Betrachten wir als Beispiel die Farben. Zunächst einmal sind die Mi'kmaq-Wörter für Farben allesamt Verben. Das Wort für schwarz bedeutet etwa wörtlich schwarzseiend. Und zweitens sind alle Farben, mit Ausnahme der Grundfarben Rot, Schwarz, Weiß und Gelb, von Erscheinungen in der Natur abgeleitet. So bedeutet etwa das Wort für die Farbe Blau so viel wie himmelige Farbe. Und das für Waldgrün lautet baumige Farbe. Das zeigt schon, dass in der Mi'kmaq-Welt Beziehungen das Wichtigste sind. Ein weiteres schönes Beispiel für den Verbcharakter der Wörter sind die Ausdrücke, die die Missionare sich für den Begriff Gott aneigneten. Es hat in der Mi'kmaq-Sprache noch nie ein Substantiv für den Begriff eines einzigen Herrn der gesamten Schöpfung gegeben. Aber man verfügte über eine Anzahl von Verben für einzelne Aspekte dessen, was wir mit Gott bezeichnen, wie erschafft uns, sorgt für uns, wacht über uns oder ist mit uns. Schließlich gibt es noch Endungen, die darüber Auskunft geben, ob etwas belebt oder unbelebt ist. Und für ein und denselben Gegenstand kann die Endung noch je nach den besonderen Umständen unterschiedlich sein. Die meisten Steine oder Felsen beispielsweise sind unbelebt, aber manche werden Großmutter oder Großvater genannt und die Endung verrät, dass sie als Lebewesen begriffen werden. Dabei verändert sich nicht nur der betreffende Felsbrocken selbst, sondern auch die Beziehung des Menschen zu ihm. Bernie Francis erzählte Trudy beispielsweise, dass ein wie ein Bär aussehender Felsbrocken lebendig werden könne, und dann würde man ihn als Bären bezeichnen, und er wäre nicht mehr einfach ein Stein. Der Stein wird also als Bär erfahren, und daher ist er ein Bär oder Bären ähnlich, und man geht mit ihm um wie mit einem bewussten Wesen. Trudy meint dazu, die Welt ist voll von solchen Möglichkeiten, dass Steine oder andere Dinge zu Lebewesen werden, mit denen man interagiert oder kommuniziert. Bestimmte Gegenstände können ganz besondere Eigenschaften haben, wodurch sie zu Kraftobjekten werden, die man bei sich behält, um seine persönliche Kraft zu steigern. Hier ist ein Spiel von Energien am Werk, das der Form, Leben und Bewusstsein mitteilt. Vielleicht, Vanessa, kannst du jetzt fühlen, wie ganz anders die Welt für einen Mi'kmaq-sprechenden Menschen aussieht. Ich habe vor einer Weile versucht, dies einer Gruppe zu erklären, und dabei änderte sich in meiner eigenen Erfahrung etwas. Für einen Augenblick kam mir die Welt fließender, energiereicher, lebendiger vor. Sprache ist demnach so komplex wie die Welt selbst, und deine Sprache entspricht ganz und gar nicht einer feststehenden, realen Welt. Die Bedeutung deiner Worte ändert sich, je nach der augenblicklichen Verfassung deiner Welt. Und die Worte, die du gebrauchst, verändern wiederum die Situation. Kurzum, deine Worte und deine Welt beeinflussen einander ständig gegenseitig. Die Beziehung zwischen Sprache und Welt ist eher ein Tanz als die Spiegelung des einen im anderen. Und nicht nur im Gespräch mit anderen filtert und formt die Sprache unsere Wirklichkeit. Sie tut dies auch, wenn wir allein sind. Unentwegt sprechen wir mit uns selbst und deuten uns die Welt. Und die meisten Menschen wissen nicht einmal um dieses ständige innere Plappern. Aber versuch nur einmal 5 Minuten völlig untätig und still dazusitzen. Dann wirst du dieses innere Plappern bemerken und wirst auch feststellen, dass es nicht anzuhalten ist. Es scheint sich auf einer tieferen Ebene als dein normales Oberflächenbewusstsein abzuspielen. Du möchtest es vielleicht unterbrechen oder ändern, aber du kannst es nicht. Dieses Plappern ist eng mit deinen Emotionen verknüpft. Es deutet die Welt im Sinne deiner emotionalen Reaktionen auf jedes Vorkommnis deines Lebens. Damit schließt es natürlich die unmittelbare Erfahrung deiner Welt aus. Deshalb ist es eines der Hauptanliegen dieser Briefe, dir zu zeigen, wie dieses Geplapper deine Welt herstellt. Dann erst kann man nämlich Ausschau halten nach dem, was vielleicht hinter dem Geplapper steht. Sprache bindet uns, solange wir glauben, die Welt sei das, was wir über sie sagen oder denken. Und sie wird uns noch mehr zum Gefängnis, wenn wir meinen, nur das sei eine echte Erfahrung, was wir auch zu beschreiben vermögen. Aber die Sprache kann uns auch befreien, wenn wir sie nur nicht zu ernst nehmen, wenn wir uns in ihr bewegen und zugleich die Welt nicht aus dem Auge verlieren, die jenseits der Sprache ist. Und natürlich schreibe ich diese Briefe in der Hoffnung, dass die Sprache, die wir hier benutzen, ich schreibend, du lesend, dich nicht noch mehr bindet, sondern zu deinem Freiwerden beiträgt.